1 Live Infos. Mit Benjamin Paris um 7 Uhr. Handelsstreit mit den USA schaukelt sich hoch. Dortmund holt einen Punkt in Leipzig und das Wetter mit Wolkenschauern und etwas Sonne. Strafzölle. Der Handelsstreit mit den USA wird schärfer. US-Präsident Trump hat nochmal nachgelegt und mit Strafzöllen auf europäische Autos gedroht. Anna Janicek berichtet. Losgegangen ist alles mit Strafzöllen der USA auf Stahl und Aluminium. Daraufhin hatte die EU mit Zusatzgebühren auf US-Produkte wie Whisky, Jeans und Motorräder gedroht. Jetzt hat Trump nochmal nachgelegt und Strafzölle für europäische Autos ins Spiel gebracht. Genau das würde Europa und vor allem Deutschland hart treffen. Deswegen warnen Wirtschaftsexperten vor einem Handelskrieg mit den USA. Da vor allem Deutschland viele Produkte exportiert, könnte das die deutsche Wirtschaft besonders treffen. GroKo-Abstimmung. Bei der SPD entscheidet sich heute Vormittag, ob die Mitglieder eine große Koalition wollen oder nicht. Die ganze Nacht werden die Stimmzettel der 460.000 SPD-Mitglieder ausgezählt. Fest steht schon, dass es eine relativ hohe Wahlbeteiligung gibt. Verkündet werden soll das Ergebnis gegen 9 Uhr. Bis zuletzt ist völlig unklar, ob es ein Ja oder ein Nein zur GroKo gibt. Italienwahl. Die Italiener wählen heute ein neues Parlament. Mehr als 46 Millionen sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben, bis heute Abend um 23 Uhr. Ergebnisse gibt es erst morgen. Dabei dürften nach letzten Umfragen vor allem rechtspopulistische und europakritische Parteien gute Chancen haben. Allerdings ist unklar, ob eine Partei oder Gruppe alleine wirklich genug Stimmen für eine Regierung bekommt. Unentschieden. Borussia Dortmund hat in der Bundesliga nicht gewonnen. Gegen Leipzig gab es ein 1:1. Trainer Peter Stöger. Wir alle würden uns wünschen, dass wir über 90 Minuten gegen an die Wand spielen und mit 3-4-0 gewinnen. Das schaffen wir momentan nicht. Der BVB hat damit Tabellenplatz 2 eingebüßt und steht jetzt auf Rang 3. Neu auf Platz 2 ist Schalke, die gegen Hertha aus Berlin zu Hause mit 1:0 gewonnen haben. Erfolgreich war auch Leverkusen auswärts beim VfL Wolfsburg mit 2:1. Außerdem spielten Frankfurt Hannover 1:0, Augsburg Hoffenheim 0:2 und Hamburg Mainz 0:0. Heute empfängt Köln noch Stuttgart und die Bayern sind in Freiburg zu Gast. 1 Live. Sektorwetter. Am meisten Sonne bekommt ab dem Vormittag das südliche Rheinland-Amp. Ansonsten sind heute viele Wolken unterwegs, die auch Schnee oder Regen dabei haben. Dazu wird es auf einmal ganz schön mild. Herford 7 Grad, Remscheid und Gütersloh 9, Rheine und Dülmen heute sogar 10 Grad. Gegen Abend macht sich dann neuer Regen breit, der morgen Vormittag wieder abzieht. Dann wird der Montag noch ganz gut. Am Dienstag wieder wechselhaft und auch mal nass. Stauschau. Und da gibt es auf einmal vier Meldungen. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Siebengebirge Königswinter und Bad Honnef-Linz 2 Kilometer stockend. Dann die A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Bad Honnef-Linz und Siebengebirge Königswinter nach einem Unfall 1 Kilometer Stau. Da ist nur eine Spur frei. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Wehr und Niederzissen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Aktuell 1 Kilometer Stau. Und A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Hartberg und Lengsdorf 1 Kilometer. Habe ich was verpasst? Ja, komisch. Was ist da los? Es ist Sonntag, 7 Uhr und gleich 3 Minuten und es gibt Staus. Was ist mit euch? Habt ihr irgendwie, konntet ihr nicht mehr schlafen? Das ist ja, also 1 Live mit Marvin Fischer. Das geht so nicht. Das verwirrt mich. Das bringt mich in meiner Morgenroutine hier in 1 Live komplett durcheinander, wenn ihr plötzlich alle wach seid und mir zuhört. Jetzt habe ich Erfolgsdruck. Jetzt muss ich ja ab. Das finde ich nicht gut jetzt. Legt euch bitte alle wieder hin. Here's Portugal the Man. Feel it still. Guten Morgen. It's 1980. Tongue that I taste, it's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Dreams in a cup. Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Alle Farben in 1 Live. Es war die kälteste Woche des kompletten Jahres. Okay, es ist halt auch erst Anfang März, ne? Deswegen war es die kälteste Woche des Jahres bis jetzt. Wir haben euch diese Woche nochmal genommen, langsam in der Mikrowelle auftauen lassen, damit es euch jetzt bei den Bildern der Woche nicht so in den Ohren wehtut. Die Bundesregierung ist von Hackern angegriffen worden. Der Gruppe soll es gelungen sein, Schadsoftware einzuschleusen und Daten auszulesen. Die Hacker griffen wohl weitere Staaten an. Es gibt jetzt Spekulationen in verschiedene Richtungen. Einige glauben, da stecke Russland dahinter. Vielleicht waren es auch die Hacker, die schon 2015 das Netz vom Bundestag angegriffen haben. Es ist alles nicht so ganz klar. Richtig brisante Informationen haben die Hacker wohl nicht gestohlen, denn das, was Top Secret ist, speichert die Bundesregierung nur auf Rechnern, die nicht mit dem Netz verbunden sind. Trotzdem ist der Hackerangriff ein großes Sicherheitsproblem. Ein ganz ernstes Thema und wir müssen dort viel besser werden. Alter, ist das kalt! Ihr sollt mit dem Danger am Beckenrand stehen, ne? Und dann hüpft er rein in der kältesten Woche des Jahres. Schweinekalt draußen, aber das Wasser war auch nicht viel wärmer, gerade mal 1 Grad. Über 60 Frostbiter, über 60 1Live-Hörer bei halb zugefrorenem Becken. Jetzt gehe ich die Leiter runter. Oh Gott. Jetzt gibt's kein Zurück mehr und ich bin jetzt hier. Guckt euch das bei Facebook an, Leute, auf unserer Facebook-Seite. Die Freiburg Saison ist hier, gehen die ersten Mädels rein. Kalt, arschkalt, der ganze Körper kribbelt. Und ich würde sagen, wir gehen doch mal rein jetzt, oder? Wir feiern euch im Netz auch noch ab, auf 1Live.de könnt ihr gucken. Es ist jetzt endlich da, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Städte dürfen grundsätzlich Fahrverbote für Dieselautos verhängen, damit die Luft sauberer wird. Super, weil diejenigen, die Fahrrad fahren, die werden in überhaupt gar keiner Weise weder anerkannt noch belohnt. Und es ist absolut richtig, dass so ein Urteil gefallen ist. Nicht die Leute, die sich ein Auto gekauft haben, sollten bestraft werden, sondern die Autoindustrie sollte für Nachrüstungen sorgen. Noch ist unklar, ob und wann erste Städte Fahrverbote verhängen. Aber die Fahrverbote, die werden kommen müssen. Die Luft, die ist einfach zu dreckig. Die Städte haben aber eigentlich keinen Bock drauf. Ihnen fehlen vor allem einheitliche Regelungen, wie zum Beispiel eine blaue Plakette. Und die Dieselfahrer im Sektor, die schielen schon so ein bisschen auf die Gebrauchtwagenportale. Wenn alle Stricke reißen, muss ich den echt verkaufen und mir dann irgendwas Altes holen, was halt noch fährt, ne? Just give me the G's and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. In the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls were poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Top of girls, we promoting and supporting. And them lover, we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England, and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we pimpin' as we riding. Girl, them a page me, want to raise me to me, riding up tune and drive them crazy. But I'm on a two-born Jamaican, ready for the girl, them in every situation. We are the girl, them proud, they know we flow with the lyrical content that make them deflow. And make the club keep jumping, turn up the bass when the ear is pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, girl, I cruise it, but refute it. Cause we are the girl, them champion, got enough of them like the great King Solomon. Girls on my eyesight, sexy dress type. And I'm ready for your heart, now just give me the light. And make we blaze it, the roof, we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding. Just give me the G's and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation, forget the best girls in every nation. Some of girls we promoting and supporting. And them lover we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. The G's and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. Eins live. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too.

Früher an später denken, das klingt wie ein Slogan von einer Sterbeversicherung. In dem Fall geht es aber nicht um so viel später, so eher um heute, also nachher. 1 Live. Sektor-Events. Wir gucken gemeinsam in den 1-Live-Kalender und checken mal kurz, was man heute so machen kann bei uns im Sektor. Vorausgesetzt, ihr schafft es irgendwann, den harten Weg aus dem Bett heraus zu bewältigen. Es gibt heute Abend, guck mal, den Knopf habe ich vergessen, unter anderem Bülent Ceylan. Da frage ich mich ja manchmal, ob es bei dem am Merchandise-Stand schwarze Extensions zu kaufen gibt für die Fans. Ne? Weiß man nicht, könnt ihr aber heute Abend mal herausfinden. Deutschlands lustigste Langhaarfrisur ist nämlich auf Tour. Aktuelles Programm heißt Lass mal Lache. Könnt ihr machen. Heute Abend gibt es noch Tickets für Bielefeld. Da ist Bülent heute in der Seitenstickerhalle. Los geht's um 18 Uhr. Bei mir zu Hause um die Ecke in Bochum gibt es heute Abend Poetry Slam. Die poetischste Art und Weise zu zeigen, dass man witzig sein kann. Das Ganze wie immer im Riff, läuft da schon seit 10 Jahren sehr erfolgreich. Wenn ihr Bock habt, dann hin, da los geht's um 8. Jetzt was, wo viele Frauen hin wollen und so hoffentlich nicht so viele Männer mit hin müssen. Und nein, es geht nicht um irgendeinen neuen Kinofilm mit Ryan Gosling, es geht um Klamotten und so Krams, Weiberkram. Also das sag jetzt nicht ich, sondern so heißt das Ding. Es ist ein Mädelsflohmarkt in Wuppertal in der Börse, wandert so ein bisschen durch den Sektor. Heute ist halt Wuppertal dran, da gibt's alles, was man so kaufen will als Frau, glaube ich. Ne? Klamotten, Deko, Schnickschnack und Klimbim, was man halt so braucht. Und alles ist auch noch, also da gibt es auch noch Musik und es gibt auch noch Essen. Also ihr könnt da sehr viel Geld ausgeben, glaube ich. Das Ganze läuft von 11 bis 17 Uhr, wie es halt so ist bei so Flohmärkten. Wer früher da ist, hat auch mehr davon. Dann nochmal Poetry Slam und Comedy auch noch zusammen bei Jan-Philipp Zümni. Der ist auf Tour, war schon 2-mal Deutscher Meister im Poetry Slam und ist gerade mit seinem Programm Kinder der Weirdness unterwegs. Könnt ihr sehen, um 8 und zwar im Zack in Düsseldorf. Und zum Schluss ein bisschen Musik und zwar Folk und Indie-Rock von To Kill a King aus London. Sind ein paar Jungs, die machen eine sehr spannende Mischung aus so klassischem Folk-Rock, sag ich mal, und so elektronischen Pop-Elementen. Geht auf jeden Fall ganz gut ins Ohr, muss man sagen. Deswegen waren die auch schon als Support mit Best Hill auf Tour. Heute Abend To Kill a King im Kölner A-Theater. Los geht's da um 20 Uhr. Sektor-Events auf 1live.de. Viel Spaß. See you on vacation. It really looks nice, a perfect situation. From your perfect life, girl, you look amazing. When you edit your eyes, tell me what you're chasing. And baby, please don't lie, please don't lie to me. Do you have it all? Please don't lie to me. You know I can't ignore. You're posing for a perfect picture while you hide behind your pretty smile. Please don't lie to me. I want you out on the dance floor. Ain't that what you came for? Be right here, right now. No need to act like you own it. You're stitching a moment. I'm right here, right now. Don't lie to me. Don't lie to me. I miss the conversations, and I must admit the way you pay attention has changed a bit. I know that you were drowning in your perfect life. Tell me all about it, yeah. Don't lie, please don't lie to me. Do you have it all? Please don't lie to me. You know I can't ignore. When you're posing for a perfect picture, while you hide behind a pretty smile. Please don't lie to me. I want you out on the dance floor. You're posing for a perfect picture while you 1 Live. Dance and tell. Dieser Funk, diese absolute Coolness. Servus, hier ist der Maurice vom Bilderbuch. Wir kommen in den Sektor. Eins Live präsentiert Bilderbuch. Magic Live Tour 2018. 13. April Bielefeld, 17. April Düsseldorf. Wackelnde Hüften, intensive Gesten und energiegeladene Bewegungen wird es auf jeden Fall geben. Einfach eine hammermäßige Show. Ich habe noch nie so gute Poser gesehen. Ultimativ, bombastisch, krass. Hingehen, Bilderbuch, supergeil. Bilderbuch, präsentiert von 1Live. 1Live. Stauschau. Wir haben es 7:30. A3 Frankfurt Richtung Köln. Die ist in Höhe Bad Honnef-Linz nach einem Unfall mit mehreren LKWs. Bis heute Mittag gesperrt, deswegen gibt es aktuell 2 Kilometer Stau ab Bad Honnef-Linz. Und in der Gegenrichtung Köln-Frankfurt zwischen Siebengebirge Königswinter und Bad Honnef-Linz 2 Kilometer Stau wegen der Bergungsarbeiten. Dann die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Die ist zwischen Niederzissen und Dreieck Sinzig wegen Bergungsarbeiten dicht. Zurzeit 1 Kilometer Stau ab Niederzissen. Und A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Hartberg und Lengsdorf 1 Kilometer Stau. 1 Live. Mit Marvin Fischer. Genau, an diesem Sonntagmorgen um 7:45. Ihr wisst es, Sonntag ist bei uns jetzt, ja, ich hätte fast gesagt traditionell, aber es ist noch gar nicht so lange eine Tradition. Eine neue Tradition in 1 Live. Wir versuchen euch quasi durch den Sonntag zu bringen mit einer, angenehmen Hausschuhen, einer Jogginghose, einem Gammelpulli und einer Wolldecke. Alles gestrickt aus neuer Musik. So, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn gemacht hat, was ich gerade gesagt habe, aber vielleicht habt ihr es trotzdem verstanden. Ganz viel neue Musik, immer sonntags hier bei uns in 1 Live. Gleich zum Beispiel habe ich für euch die neue Single von Diplo. Diplo ist ja das Mastermind hinter Major Lazer. Den Typen kennt ihr und der hat was Neues rausgebracht. Worry No More bekommt ihr gleich in 6 Minuten hier bei mir in der Show. Vorher bekommt ihr noch ein bisschen Marc Forster mit ein bisschen Flash mich und ein bisschen Offenbach mit ein bisschen Duap, Duap, Duap. Catchy in 1 Live. Kurz nach 19:30. Zusammen und haben schon 3-4 Sachen erlebt. Doch bist du nur 5 Minuten mal weg. Ist das für 10 Jahre Knast für mich? Ey, du wickst mich so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Das wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Yeah. Kriege geführt und haben schon 3-4 Zimmer demoliert. Aber weil 5 Minuten ohne dich zu viel sind, bin ich auch mit 90 immer noch bei dir. Ey, du fickst mich vielleicht um deinen Finger, wenn du durch deine langen Haare fährst wie immer. Ich werd unkontrolliert, wenn du vorbeispazierst, und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. mich nochmal. Ich seh uns zwei in altem Grau, mit weißen Haaren und dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Also ich muss echt sagen, bei Diplo bin ich mir nicht ganz sicher. Ist der Mann jetzt Instagrammer, der nebenbei Musik macht, oder ist der Mann Musiker, der nebenbei Instagram macht? Ihr kennt den Mann nicht nur als Mastermind von Major Lazer, sondern mittlerweile ja auch super erfolgreich als Solo-DJ und Produzent und alles, was man sonst noch musikalisch drauf haben kann. Der Mann ist ein Multitalent und, muss man neidlos anerkennen, sieht auch noch, und das wissen wir dank Instagram seit letzter Woche, ganz gut aus, wenn er mit runtergelassener Hose in den Bergen steht und sich fotografieren lässt. Ja, gut. Ist halt... Manchmal sieht man Dinge, die will man gar nicht sehen. Ist halt so, ne? Es gibt einen neuen Song. Der ist von seiner EP, die er angekündigt hat. Die ist also noch nicht da. Wird California heißen, soll aber wohl relativ bald kommen. Und da ist folgender Song drauf. Das Ding heißt Worry No More. Zusammen mit Lil Yachty und Santigold. Die haben schon zusammengearbeitet. Also noch nicht in der Konstellation, aber mit Lil Yachty hat Diplo schon einen Track gemacht. Und Santigold war schon bei Major Lazer mit am Start. Also die sind irgendwie miteinander verbunden, kennen sich schon. Deswegen ist das Teil, wie ich finde, auch sehr geil geworden. Worry No More, ganz neu für euch. Für den Sektor in 1 Live. Big leagues. I just want a nice house on the shore. I just want a big house like Gatsby. So kiss me if you can. I'm chasing after my dreams. I wanna be the man. I wanna be the star on the show. Fischer. Yeah. way I had imagined it all in my mind. What do I have but negativity? Cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to gain, hollow and alone. And the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I wanted all along. Somewhere I belong. I will never know myself until I do this on my own. And I will never feel anything else until my wounds are healed. I will never be anything till I break away from me. I will break away. I'll find myself today. I wanna heal. I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. Thomas Schmidt klingt wie ein 75-jähriger Politiker in Berlin, ist es aber nicht, also vielleicht auch, den kenne ich aber nicht. Ich rede von einem sehr witzigen Mann aus Köln. Thomas Schmidt ist Comedian, wird dieses Jahr 33 und ist Teil unserer 1Live Generation Gag. Wenn ihr mal sehen wollt, wie der Vogel aussieht, dann klickt das Video an auf 1Live.de, wenn ihr hören wollt, wie er klingt, so. 1Live Generation Gag mit Thomas Schmidt. Ich fahre gerne Auto. Das Problem ist, ich muss viel tanken. Ich finde tanken sowieso hier in Deutschland sehr schwierig. Habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Hier in Deutschland, typisch deutsch, immer glatten Betrag tanken. Immer. Das ist so, auch wenn du mit Karte bezahlst, scheißegal. Da macht es gar keinen Sinn. Es ist völlig egal. Trotzdem ist das so eine Unruhe, die wir haben. So, ja, wer weiß, wofür es gut ist. Aber ich meine, wir lachen darüber, wir haben das alle mal gemacht. Wir standen alle an der Tanke und dann stehen wir da und so, okay, wir tanken für 20 Euro, das kriegen wir hin. Und wir tanken, am Anfang sind wir cool, so bis 19,80 Euro sind wir ganz normale Menschen. Ist alles cool, dann ist 19,80 Euro, wir gehen in die Hocke, Konzentrationsmodus. Und dann klicken wir das so ein bisschen ab, um zu checken, ob wir das, und dann so, okay, das sind pro Klick 2 Cent, das ist easy, das ziehe ich durch. Oh, jetzt ist ungerade, das macht keinen Sinn, ich versuche es auszugleichen. Oh, 99. 99 ist so, wir rufen jemanden an, was soll ich machen? Soll ich das Auto stehen lassen? Dann gehen wir einmal rum, atmen tief durch. Ich schaff das, ich drück einfach weniger. Fuck, 20,01 €. Und dann machen wir alle das Gleiche. Okay, 30. Hey, vielen Dank, Leute. Generation Gag. Das komplette Video jetzt im 1Live YouTube-Channel. 1Live. Screw up. I say you treat me differently, cause you don't need therapy on a Friday night. And you said you'd be there for me, I can't believe I should've known you wouldn't have the time, no, no. Promise me you'll never change, but can't explain why you never come around no more. So this is how it's gonna be, you're texting me on my birthday, you don't even try. Remember you told me you'd never forget where you came from. Remember you told me we'd always stay homies from day one. And now you're not who you used to be. I don't know what you're down to prove. So hit me up when you're over being cool. Your new friends don't say anything. But if you wanna know the truth, hit me up when you're over being cool. We'll be right back. word you said. Any minute I'll be there, no matter where. Kinda funny just how quickly you forget. Remember you told me you never forget where you came from. Remember you told me we'd always stay homies from there. My dick, she addicted. Yeah. I got a rude girl, rich off a lipstick. Designer diva, we both materialistic. I'm from the sixth, but I ball like the fifth pick. To make her slide through, I gotta tell her something slick. So many diamonds in his bracelet with her wrist. I thought your homegirl was cool, but she flipped it. Don't listen to them hoes, man, it's gossip. Skinny chick only pump me to a thick bitch. Ugly bitch only pump me to a pretty chick. We ain't turning down, but not even a little bit. But if they came between the lines, then they illiterate. Remember you told me you never forget where you came from. Remember you told me we'd always stay homies from day one. Cool. And now you're not who you used to be. I don't know what just what should prove. So hit me up when you're over being cool. Your new friends will say anything. But if you want another truth, hit me up when you're over being cool. Eins Live. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow, know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walked out alone, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Thank you.